Book 2 16 16 16 Musim dan cuaca Jahreszeiten und Wetter Jahreszeiten und Wetter Semua ini adalah musim. Das sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Musim semi, musim panas. Der Frühling, der Sommer. Der Frühling, der Sommer. Musim gugur dan musim dingin. Der Herbst und der Winter. Der Herbst und der Winter. Musim panas terasa panas. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Matahari bersinar pada musim panas. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer scheint die Sonne. Kami suka berjalan-jalan pada musim panas. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Musim dingin terasa dingin. Der Winter ist kalt. Der Winter ist kalt. Salju atau hujan turun pada musim dingin. Im Winter schneit oder regnet es. Im Winter schneit oder regnet es. Kami suka berada di rumah pada musim dingin. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Dingin. Es ist kalt. Es ist kalt. Hujan. Es regnet. Es regnet. Berangin. Es ist windig. Es ist windig. Hangat. Es ist warm. Es ist warm. Matahari bersinar. Es ist sonnig. Es ist sonnig. Cuaca cerah. Es ist heiter. Es ist heiter. Bagaimana cuaca hari ini? Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Hari ini dingin. Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Hari ini hangat. Es ist warm heute. Es ist warm heute.